Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 226 an Schiller. Beiliegendes Paket war schon vorgestern Abend beisammen. Ich lege noch das Heft Cellini bei, welches indessen fertig geworden. Sie sehen es ja wohl noch einmal durch und lassen es abschreiben. Aus dem Propheten ist ein Prophetenkind geworden, das ich aber auch nicht zu sehen wünsche, da ich, nach dem erhabenen Beispiel des Judengottes, meinen Zorn bis in die vierte Generation behalte. Die drei ersten Gesänge des neuen Gedichtes sind nun so ziemlich durchgearbeitet. Ich werde nunmehr an den vierten gehen. Alle vier zusammen werden etwa 1400 Hexameter haben, so dass mit den zwei letzten Gesängen das Gedicht wohl auf 2000 anwachsen kann. Auch werden Fisch und Vögel anatomiert und geht alles nebeneinander seinen alten Gang. Leben Sie recht wohl und lassen Sie mich bald hören, dass Sie leidlich gesund und fleißig sind. Weimar, den 18. Oktober 1796. G.